lass uns einfach miteinander singen, du bist gut, hey. Du bist gut, hey. Mach's gut, hey. Daumen auf dich, fest auf dich, wow. Du bist gut, hey. Mach's mir Mut, denn deine Treue lässt dich nicht im Stich. Du bist gut, Herr. Yeah! Du bist gut, Herr. Mach's mir Mut, Herr. Darum hoffe ich fest auf dich. Oh. Du bist gut, Herr. Mach's mir Mut, Herr. Deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist der Halt und der Sinn meines Lebens. Drum setze ich all mein Vertrauen auf dich. Wer auf dich hofft, der hofft niemals vergebens. Ich seh's und begreif es noch nicht. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr. Darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, mach's mir Mut, Herr. Deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr. Darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr. Mach's mir Mut, Herr. Deine Treue lässt mich nicht im Stich. All meine Tage will ich auf dich bauen. In jeglicher Lage dich preisen, mein Herr. Ich wünsche mir so, deine Schönheit zu schauen. Dir ähnlich zu sein immer mehr. Oh. Du bist gut, Herr. Wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, mach's mir Mut, Herr, deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gut, Herr, du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, mach's mir Mut, Herr, deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, mach's mir Mut, Herr, deine Treue lässt mich nicht im Stich. Du bist gut, Herr, wahrhaft gut, Herr, darum hoffe ich fest auf dich. Du bist gut, Herr, mach's mir Mut, Herr, deine Treue lässt mich nicht im Stich.